haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Süße Geheimnisse. Sie setzte sich auf den Stuhl in meinem kleinen Büro und schaute mich misstrauisch an. Am Telefon hatte sie mir etwas von einem Toten erzählt. Ich schaute deshalb ziemlich ernst rein, denn schließlich hat unsereins gelernt, was Pietät heißt. Mein Freund ist ermordet worden. Tut mir leid für Sie, aber Sie werden schon wieder einen neuen finden. Darum geht es nicht. Ich möchte, dass Sie die Leiche meines Freundes finden. Die Leiche? Ist etwa gar noch nicht sicher, dass Ihr Freund ermordet wurde? Ich bin mir sicher. Er ist tot. Und der Mörder versucht, das zu vertuschen. Sie kennen den Mörder? Nein. Aber ich habe heute eine Schachtel Pralinen erhalten. Per Post. Im Auftrag meines Freundes. Das ist doch wunderbar. Nein. Mein Freund hat mir nie Pralinen geschenkt. Er hasste Schokolade. Und ich bin auf Kalzium allergisch. Donnerwetter. Mit anderen Worten, die Pralinen könnten tatsächlich nicht von Ihrem Freund stammen. Genau. Finden Sie den Mann, der die Pralinen gekauft hat, und Sie finden den Mörder meines Freundes. Waren Sie mit diesem Anliegen schon bei der Polizei? Ja, aber die nehmen mich nicht ernst. Es könnte ja auch sein, dass die Pralinen ein schlechter Scherz sind. Mit solchen Dingen scherzt man doch nicht. Nein, mein Freund ist tot. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Wieso? Ich räusperte mich diskret. Das war nicht gerade das, was ich mir für diesen Morgen erträumt hatte. Die Frau war schwierig einzuschätzen. Sie machte auf Anhieb einen recht vernünftigen Eindruck. Doch das konnte ganz gewaltig täuschen. Ich machte mich auf die Socken und begann, im Leben des Vermissten herumzuschnüffeln. Er hieß Pascal Wittmann und war offenbar ein bekannter Comiczeichner. Ich traf seinen Geschäftspartner in ihrem gemeinsamen Atelier. Pascal tot? Das ist doch Quatsch. Wie kommen Sie darauf? Seine Freundin vermutet es. Tatsächlich? Und weshalb? Er ist immerhin seit 2 Tagen wie vom Erdboden verschluckt. Das ist doch bei Pascal nichts Ungewöhnliches. Pascal und ich treffen uns an 2 Tagen in der Woche zu kreativen Besprechungen, wie wir das nennen. Der Rest der Woche arbeiten wir getrennt. Ich vermute mal, dass Pascal etwas mit deiner Frau hat. Wetten, dass er morgen oder übermorgen wieder auftaucht. Er gab mir ein Comicheft mit, das ich unterwegs anschaute. Es war einer dieser modernen Comics, bei denen man selbst nach eingehendem Betrachten die einzelnen Bilder nicht voneinander trennen konnte und die wirre Geschichte in einem Wust von schönen Schwarz-Weiß-Kontrasten unterging. Ich schmiss das Heft unterwegs in eine Mülltonne. Dann besuchte ich die Mutter des Vermissten. Nein, ich habe nichts von ihm gehört. Vielleicht hat ihn das UFO abgeholt. Was denn für ein UFO? Haben Sie nicht gelesen, dass die Auserwählten eines Tages von einem UFO abgeholt werden? Pascal hat immer an UFOs geglaubt, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder. Ich kann Ihnen ein Buch geben, in dem alles drinsteht. Danke, aber mich holt niemand ab. Wenn wir diesen UFO-Quatsch mal beiseite lassen, wo könnte sich Pascal aufhalten? Das ist kein Quatsch. Pascal hat schon als Kind davon geträumt, eines Tages in einem Raumschiff zu fliegen. Na und? Ich habe als Kind davon geträumt, das Königskind vor den Klauen der Hexe zu bewahren. Aber wenn ich mir heute die Königshäuser so anschaue, weiß ich nicht so recht, ob die in den Klauen der Hexe nicht besser aufgehoben wären. Im Übrigen sind Hexen die interessanteren Frauen. Das bestreite ich ja gar nicht. Ich glaube übrigens, dass die Hexen, die man im Mittelalter verbrannt hat, in Wirklichkeit die Gesandten eines fremden Planeten waren. Eines Planeten, auf dem die Frauen sagen, wo es lang geht. Toll! Und die sind alle zu uns gekommen, um dem von Däniken eine Freude zu machen. Auf eine solch schwachsinnige Idee können doch nicht einmal radikal-ökologische Hokuspokus-Feministinnen kommen. Die Wahrheit hat kein Geschlecht, Herr Maloney. Die Wahrheit ist universell. Sie werden eines Tages auch zu Ihnen kommen. Und wie werden Sie, Herr Maloney, Ihnen dann begegnen? Kommt drauf an. Wenn Sie mitten in der Nacht kommen, bestenfalls in Unterhosen. Aber der Wahrheit zuliebe werde ich vor den Fremden dann selbstverständlich geschlechtslos erscheinen und mich eingehend nach den Wegzeiten im Raumschiff erkundigen. Schließlich muss alles seine Ordnung haben. Sie sagen es. Sie sagen es. Pascal, mein Sohn, vielleicht ist er jetzt schon in einer anderen Galaxis. Ehe sie noch ganz abhob oder lange Ohren bekam, verließ ich die Frau. In meinem Büro traf ich auf meine Klientin. Sie hatte eine Schachtel Pralinen bei sich. Glauben Sie mir jetzt? Was soll ich glauben? Na hier, die Pralinen. Danke, ich werde sie weiter verschenken, wenn Ihnen das recht ist. Diese Pralinen stammen ebenfalls von dem Mörder. Ich habe sie vorhin per Kurier erhalten. Die Karte ist wieder mit Pascal unterschrieben. Und? Ist die Unterschrift echt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Und wenn auch, die Karte hat kein Datum, nichts. Pascal ist tot. Jetzt bin ich mir ganz sicher, jemand hat ihn ermordet. Finden Sie ihn. Ich wusste nicht so recht, ob sie damit den Mörder oder die Leiche meinte. Vermutlich beides. Außer ihr schien es niemanden zu erstaunen, dass Pascal Wittmann seit beinahe 3 Tagen nirgends gesehen wurde. Draußen war es dunkel geworden. Ich sah mir ein wenig die Sterne an. Von einem UFO war nichts zu sehen. Ich wartete noch eine Weile in der Hoffnung, von einer Idee oder zumindest einem Satelliten getroffen zu werden. Doch am Himmel tat sich nichts. Mitten in der Nacht erwachte ich, weil ich geträumt hatte, dass ein UFO in meinem Büro gelandet war und aus dem Ding lauter amerikanische Präsidenten stiegen. Und die Kerle hatten Berater um sich, die alle wie Ross Perot ausschauten. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, auf einen anderen Traumkanal switchen. Ich versuchte ausfindig zu machen, in welchem Laden die Pralinen gekauft wurden, doch es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Auch die Kurierfirma, die die Pralinen spedierte, konnte mir nicht weiterhelfen. Ich war in einer schlechten Laune und deshalb genau in der richtigen für einen Besuch bei der Polizei. Eine Leiche, sagten Sie? Nein, davon weiß ich nicht. Ist Ihnen langweilig, Maloney? Müssen Sie sich jetzt schon imaginäre Leichen vorstellen, um einen Grund zum Aufstehen zu finden? Kennen Sie Frau Ziegler? Ja, der Fall ist mir bekannt. Ein Kollege hat ihn bearbeitet. Die Frau glaubt, dass ihr Freund ermordet wurde. Dabei deuten alle Indizien darauf hin, dass er sie verlassen hat und sie sich das einfach nicht eingestehen will. Da machen Sie es sich aber ganz schön einfach. Das ist unser Beruf, Maloney. So ist es wohl. Wohl oder übel, aber diesen Unterschied kennen Sie ja gar nicht. Nicht frech werden, Maloney. Es gibt genügend tatsächliche Verbrechen. Da können wir uns nicht auch noch um die Eingebildeten kümmern. Das ist etwas für Sie, Maloney. Eingebildete Kranke landen ja auch bei den Quacksalbern. Ich wünschte, dass bald ein UFO kommen möge und das gesamte Polizeipräsidium in eine andere Galaxis entführen würde. Doch stattdessen kam die Mittagspause und die Polizisten verschwanden in der Kantine und ich landete bei dem Bruder des Verschwundenen. Er lud mich zum Mittagessen ein. Pascal ist ein Fantast. Im Kopf, aber nur im Kopf ein Genie. Er ist tatsächlich ein Genie, aber das alles, wie gesagt, nur im Kopf. Im Leben bewegt er sich wie ein Spießer. Er hasst alles Ungewohnte und seine Freundin hat schon recht, wenn sie besorgt ist. Pascal war nie ein Mann der Eskapaden. Und was ist mit den UFOs? UFOs? Ach so, sie waren bei unserer Mutter. Ja, Pascal hatte schon als Kind eine rege Fantasie. Er sagte immer, dass eines Tages Raumschiffe kommen würden. Meine Mutter trat vor einigen Jahren einer Sekte bei, die genau das predigt. Raumschiffe, was für ein Quatsch. Und weshalb sollten die ausgerechnet Pascal entführen? Oder meine Mutter? Hat Ihr Bruder Feinde? Nein, er ist ein netter Kerl, viel zu nett. Im richtigen Geschäftsleben wäre er schon lange gescheitert. Ich weiß, wovon ich rede. Pascal ist ein Schöngeist. Ich hingegen kann knallhart sein. Man müsste ganz allgemein endlich knallhart durchgreifen. Unsere Wirtschaft ist doch am Arsch. Keine Liederfiguren. Und die Politik, ich sage, weg mit diesem Pack. Lasst endlich Leute ran, die etwas von Geschäften verstehen. Die Politiker, die sollte man alle in den Zoo sperren zu den anderen aussterbenden Gattungen. Wissen Sie, wie ich dieses verdammte Land retten werde? Eine Aktiengesellschaft. Dieses Land müsste in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Wer sich daran beteiligt und Aktien kauft, kann mitreden. Die anderen sollen Mund halten. Er redete noch eine Weile vor sich hin, ohne dass ich groß zuhörte. Wenn dieser Kerl eines Tages stirbt, werden sie ihn aufschneiden und feststellen, dass seine inneren Organe Teil einer Aktiengesellschaft sind, an der er kurz vor seinem Ableben die Mehrheit verlor. Anders sind solche Leute nicht dazu zu bewegen, das Zeitliche zu segnen. Am Abend besuchte ich die Mutter. Sie beobachtete gespannt den Sternenhimmel. Vielleicht kann man das UFO sehen. Wissen Sie, diese Raumschiffe sind so gebaut, dass sie eigentlich unsichtbar sind. Sie können sich aber sichtbar machen für all jene, die an sie glauben. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Sind das da Pralinen? Ja, wieso? Nur so. Wussten Sie, dass Ihr Sohn keine Pralinen mag? Pascal? Pascal mag Schokolade. Er schickt mir immer welche. Ich bin ja ganz verrückt nach Pralinen. Wissen Sie, mein Mann Selig hat mir immer untersagt, Schokolade zu essen. Das sei ungesund. Er selber ist ja dann auch sehr jung gestorben. An einer Überdosis Vitamine. Aber daran stirbt man doch nicht. Doch, doch. Es waren 75 Kilo. Sie sind ihm auf den Kopf gefallen. In einer Lagerhalle. Kennen Sie Pascals Freundin, Frau Ziegler? Ja, eine mürrische Person. Wussten Sie, dass sie auf Calcium allergisch ist und deshalb keine Schokolade isst? Ach, so ist das. Ich habe Pascal einmal im Scherz gefragt, weshalb er die Pralinen immer mir schickt und nicht einer jüngeren Frau. Er hat die Pralinen also nur für Sie gekauft. Und er hat Ihnen verschwiegen, dass er keine Pralinen mag. Ja, ist das wichtig? Ich glaube schon. Machen Sie es nicht so spannend. Was haben Sie herausgefunden? Es tut mir leid. Aber ich glaube, Frau Ziegler hat recht. Ihr Sohn Pascal ist vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Haben ihn die Außerirdischen geschlagen? Ich ließ sie mit dieser Frage im Raum stehen und ging zurück in mein Büro. Es dauerte nicht lange, bis das Telefon klingelte. Der Polizist räusperte sich, ehe er loslegte. Offenbar war ihm die ganze Sache peinlich. Wir haben eine Leiche gefunden, Maloney. Ei, der Daus. Wo kommt die denn her? Es scheint sich nach ersten Ermittlungen um diesen Pascal Wittmann zu handeln. Sind Sie noch dran, Maloney? Hallo? Maloney? Sind Sie vom Stuhl gekippt? Maloney, hallo? Kann mir mal jemand sagen, wie man dieses Mobiltelefon abschaltet? Was für ein Knopf? Der hier? Kann man nicht einfach einen Stecker rausziehen? Was? Kein Stecker? Na, typisch. Machen modernste Techniker vergessen das Wichtigste. Also ich leg das Telefon jetzt einfach hin. Bei A34 besorgen Sie mir ein normales Telefon. Wie? Was für eine Steckdose? Ich hörte ihm noch eine Weile zu. Dann rief ich meine Klientin an. Sie wusste zuerst nicht so recht, ob sie sich darüber freuen sollte, dass ihr Verdacht bestätigt wurde. Schließlich reagierte sie dann doch traurig und betroffen, wie die Leute in gewissen Radio- und Fernsehsendungen. Fehlte bloß noch ein Moderator, der ihr, einfühlsam, ein Mikrofon auf die Lippen drückte. Ihr Freund war tot und mein Auftrag ging weiter. Denn schließlich war ich der Einzige, der schon wusste, wo der Mörder zu finden war. Bei der Polizei versuchte man wieder zur Tagesordnung überzugehen. Und die bestand aus Formularen, wässrigem Kaffee und stinkenden Verdächtigen, die in kleinen Büros verhört wurden. Im Mordfall Wittmann waren sie noch nicht viel weiter gekommen. Die Todesursache steht noch nicht fest. Der Mann könnte auch eines natürlichen Todes gestorben sein. Und dazu hat er sich auf diesen entlegenen Acker gelegt? Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Weshalb sind Sie eigentlich so sicher, dass es Mord war, Maloney? Weil ich drauf und dran bin, den Mörder hinter Gitter zu bringen. Ich brauche bloß noch Beweise. Na dann viel Spaß, Maloney. Soll ich Ihnen ein Exemplar der Polizistenzeitschrift holen? Darin steht vielleicht eine Bastelanleitung für Beweise. Ich besuchte meine Klientin. Sie hatte sich vom ersten Schock einigermaßen erholt. Die Trauer hatte ihr mürrisches Gesicht ein wenig weicher gezeichnet. Es stand ihr gut. Die Polizei hat mich ziemlich in die Mangel genommen. Ich glaube, die verdächtigen mich. Ja, ist doch üblich so. Zuerst denken die immer an ein Beziehungsdelikt. Habe ich mal im Fernsehen gehört. Da ist schon was dran. Ich persönlich glaube, dass Ihr Freund seinen Mörder kannte, sehr gut sogar. Aber ich habe verdammt noch mal kaum etwas in den Händen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, kommen Sie mit. Ich muss noch einige Dinge abklären. Die Praline, nicht wahr? Sie sind der Schlüssel zum Mörder. Damit hatte sie tatsächlich recht. Wir gingen gemeinsam zur Mutter des Toten. Die sah überhaupt nicht traurig aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pascal tot ist. Vielleicht haben ihm die Außerirdischen eine neue Hülle gegeben, einen neuen Körper. Die sind uns ja weit überlegen. Ist die verrückt geworden? Haben Sie Pascal umgebracht? Wie bitte? Schön der Reihe nach. Sie sind der Schlüssel zum Mörder, mehr nicht. Sie vergleichen mich mit einem Schlüssel? Ist das eine Beleidigung? Nein, nein. Ich habe mich erkundigt. Ihr Sohn hat zweimal wöchentlich Pralinen gekauft, die er Ihnen dann zuschickte. Ja, ich habe alle Schachteln aufbewahrt. Wollen Sie sehen? Und was hat das alles mit Pascals Ermordung zu tun? Pascal Wittmann hasste Pralinen. Sie waren die einzige Person, der er welche schenkte. Verdächtigen Sie etwa mich? Das ist doch völlig verrückt. Geradezu hirnrissig. Also doch, Sie waren es. Stopp, stopp, so kommen wir nicht weiter. Wer außer Ihnen wusste noch, dass Pascal Ihnen Pralinen schenkte? Sein Bruder. Und die Verkäufer im Laden. Sind das etwa die Mörder? Es gibt da noch jemanden. Jemand, der annahm, dass Wittmann all die Pralinen für seine Freundin oder seine Freundinnen kaufte. Wer könnte das sein? Ja, natürlich. Das ist es. Ich ging zusammen mit meiner Klientin zu Wittmanns Geschäftspartner. Als wir ihn mit den Pralinenschachteln konfrontierten und ihn darüber aufklärten, dass nur er auf die Idee kommen konnte, Wittmanns Freundin mit Pralinen zu beruhigen, gestand er. Es war leichter, als ich mir das vorgestellt hatte. Es war keine Absicht. Wir hatten Streit. Er sagte mir, dass er mit einem anderen Zeichner zusammenarbeiten wolle. Das hat mich wütend gemacht. Wir waren ein gutes Team. Er war das Genie und ich der Handwerker. Ich zeichne hervorragend. Ich habe keine Ideen. Sie sind ein Parasit. Sie haben von Pascals Genie gelebt. Haben Sie ihn hier im Atelier umgebracht? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich schlug auf ihn ein. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Und dann brachten Sie die Leiche auf den Acker. Dann kam Ihnen die Idee, Wittmann noch eine Weile leben zu lassen, um sich so ein Alibi zu verschaffen. Sie dachten sich, dass er ein paar Tage verschwindet, ist nicht ungewöhnlich, wenn er dabei seine Freunde nicht ganz vergisst. Ich habe ihm ja öfters zugesehen. Er hat manchmal jeden zweiten Tag Pralinen gekauft. Dazu immer nur eine Karte mit seinem Namen drauf. Er hat mir nie gesagt, dass die Pralinen für seine Mutter sind. Er kommt schon auf die Idee, dass ein erwachsener Mann seiner Mutter wöchentlich Pralinen schickt. Ich nahm natürlich an, dass die Pralinen für seine Freundin sind. Also sagte ich mir, solange sie Pralinen erhält, glaubt sie, dass er noch lebt. Das ist verrückt. Gerade wegen der Pralinen bekam ich den Verdacht, dass etwas mit Pascal geschehen ist. Ich rief die Polizei an. Der Comiczeichner wanderte ins Gefängnis. Frau Ziegler besuchte mich einige Wochen später in meinem Büro. Sie sah wieder so mürrisch aus wie bei ihrem ersten Besuch. Doch diesmal hatte sie keinen Verdacht. Sie war einfach nur gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten. Nach ein paar Stunden sah sie nicht mehr ganz so mürrisch aus. Und am nächsten Morgen war sie kaum noch wiederzuerkennen. So geht das.